eventuell ein Scherz? Aber nein, das ist ein ganz normales Kino. Ich sehe mir oft sowas an. Wir könnten woanders hingehen. Es gibt bestimmt andere Filme, die schöner sind. Klar, gibt's immer. Platz 5. Boyhood von Richard Linklater. USA 2014. Und manchmal bleiben bei schönen Filmen in der Erinnerung bestimmte Bilder zurück. Mason am Anfang 6 Jahre alt in Boyhood, im Gras, der Blick in den blauen Himmel. Mason am Ende 12 Jahre später in der Wüste, wenn er mit seiner ersten Liebe träumend schaut in den, war es ein Sonnenuntergang oder ein Aufgang? Boyhood zeigt 12 Jahre, ist in 12 Jahren gedreht mit denselben Schauspielern. Aber am Ende, Richard Linklater ist zweifellos Realist, stellt sich dem auch später immer wieder träumenden Mason die Frage: Wer willst du sein, Mason? Was willst du machen? Platz 4. Ein Augenblick Liebe von Lisa Asuelos. Frankreich 2014. Pierre, dem verheirateten Anwalt François Cluzet, ist eines klar. Weißt du, ein Held ist nicht der Mann, der seine Frau verlässt, sondern der bei ihr bleibt. Doch in Wirklichkeit träumt Pierre von Elsa Sophie Marceau. Barfuß zu gehen neben meinem Mann ist sehr intim. Ob er nun aber tatsächlich fremd geht? Diese Klischee-Kinofrage sucht Regisseurin Asuelos immer wieder aus dem Sumpf der Klischees zu ziehen. Der Trick, die Fantasien ihrer Protagonisten und damit auch natürlich unsere, die der Zuschauer, werden als Fantasien entlarvt. Doch diese Konstruktion ändert nichts am Gefühl, diese Geschichte schon zu oft gesehen zu haben. Platz 3. Die geliebten Schwestern von Dominik Graf, Deutschland 2014. Was wird mit unserem Dreieck? Das Dreieck. Ich habe zu Lollo gesagt, ich werde keine Schwester verlieren, sondern einen Bruder gewinnen. Also die Dreierbeziehung zwischen den Schwestern Charlotte und Caroline und Friedrich Schiller. Caroline verheiratet mit einem anderen, Charlotte ehelicht bald Friedrich. Aber was wird mit uns? Fragt der Caroline, was wird jetzt mit uns dreien? Und die meint in dieser sehr erotischen Szene: Ich habe nicht vor zu verzichten. Aber Dominik Graf erzählt in Die geliebten Schwestern nicht nur von einem erotischen Traum. Umbruchzeit, 1790er Jahre, die Ordnung ist mit der Französischen Revolution aus den Fugen geraten. Dahinter Schillers wie der Schwestern Traum von Freiheit, der eben auch in der Liebe stattfinden soll. Ach ja, noch das Traumbild in Die geliebten Schwestern. Der nackte Friedrich, fast ist er bei der Rettung eines Kindes in der Saale ertrunken, umarmt von den beiden Schwestern, die ihn mit ihren Kleidern zu wärmen suchen. Tja, so traumhaft sinnlich kann Kino mitunter sein. Platz 2. Na, Anne? Johannes, ich habe einen ziemlich konkreten Anlass. Wir sind die Neuen von Ralf Westhoff, Deutschland 2014. Ich würde gerne wieder mit euch zusammenziehen. Was? Ralf Westhoffs Geschichte über drei Alte ist eine Komödie, getrieben von einem Traum. Anne, Eddie und Johannes haben schon einmal vor 35 Jahren das Zusammensein praktiziert und versuchen nun, dem ökonomischen Druck mit dieser alten WG zu entkommen. Und auch bei den Jungen in der Nachbar-WG scheint am Ende der Traum auf von einer Existenz, die mehr ist als eine ökonomische. Platz 1. Monsieur Claude und seine Töchter von Philippe de Chauveron, Frankreich 2014. Träumt eigentlich auch Philippe de Chauveron im Mega-Hit Monsieur Claude und seine Töchter, wenn es um die Mühen des Provinznotars geht, seine vierte Tochter an einen Schwiegersohn ohne Migrationshintergrund abzugeben? Ist in Monsieur Claude und seine Töchter gar der Traum von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit versteckt, wo die Sorgen des schwarzen Schwiegersohns, ein Chinese, ein Jude, ein Araber werden akzeptiert, aber ein Schwarzer, sich als obsolet erweisen werden? Die Träume von Mason in Boyhood behalten alle Ecken, alle Kanten. Der utopische Traum bei Dominik Graf scheitert. Aber Monsieur Claude und seine Töchter bemüht sich, alles Kantige so mit Gags und Bonmots abzuschleifen. Kino nicht als Traum, sondern Geschäftsmaschine.